Wenn wir Gut. anfangen, gut. Guten Tag. Schönen guten Tag. Ich heiße Mehmet Selen. Ich bin auf dieser Station aus Astana tätig. Würde gerne mit Ihnen das Aufnahmegespräch führen. Sind Sie damit einverstanden? Ja, das ist gut. Okay. Hauptsache, ich bekomme bald Hilfe. Ich habe wirklich tüchtige Bauchschmerzen, ja. Okay. Ich würde gerne Ihnen Hilfe, aber zuerst ein paar, nicht so viel Ihren Daten notieren. Wie heißen Sie ja, denn? Ja, natürlich, das müssen Sie ja erst fragen. Wie heißen Sie denn? Ich heiße Irma Möller. Könnten Sie bitte buchstabieren? Irma. Ja, der Vorname ist I-R-M-A, ja. Irma. Mhm. Und der Familienname ist Möller, M-O-Umlaut, Doppel-L-E-R. Weibliche oder männliche Namen? Ich bin Irma. Eine Frau. Frau, okay. Heute wirklich. Okay. Frau Müller, wie kann ich Ihnen helfen? Ja, ich habe so heftige Bauchschmerzen. Das fing gestern Abend an und hat sich eigentlich verschlechtert. Und ich habe in der Nacht kaum geschlafen, weil ich wirklich ordentliche Bauchschmerzen hatte. Ich musste mich auch einmal übergeben und fühle mich jetzt also wirklich sehr übel. Und ich meine, ich habe auch ein bisschen Temperatur. Ich fühle mich so ein bisschen fiebrig, aber ich habe nicht gemessen. Frau Müller, können Sie aushalten diese Schmerzen? Oder soll ich Ihnen eine Medikamente geben? Nein, ich bin ja schon ein paar Stunden damit unterwegs und so lange wird das jetzt ja nicht dauern. Okay. Okay, Frau Müller, wie alt sind Sie? Ich bin 37 Jahre. 37. Wann sind Sie genau geboren? Am 13.07.1984. Wie groß sind Sie? Ich bin 1,68 Meter. Wie schwer sind Sie? Ah, ich wiege 69 Kilo. 69. Okay, Frau Müller, Sie haben gestern Abend angefangen oder aufgetreten der Bauchschmerzen. Ja, genau. Sind die Schmerzen irgendwohin gewandert? Ja, tatsächlich. Das hat so in der Mitte vom Bauch angefangen. So eigentlich so um den Bauchnabel rum, dass ich erst dachte, ich habe vielleicht was Verkehrtes gegessen. Dann habe ich aber überlegt, da war auch nichts, was irgendwie auffällig war. Und jetzt sind die so gewandert nach weiter unten rechts, die Schmerzen. Weiter unten rechts. Rücken. Nein, in den Bauch. In den Bauch, okay. In den Bauch. In den rechten Unterbauch. Rechten Unterbauch. Okay. Haben Sie bemerkt, dass Sie gestern Abend ungewöhnlich Nahrung gegessen haben? Nein, dann hätte ich mich ja jetzt nicht gewundert. Nein, ich habe ganz normal gegessen. Wie fettige oder Fleisch, fettige Essen oder Fleisch essen? Ja, nicht besonders, nein. Nicht besonders. Nein. Okay. Okay, und Strandschmerzen irgendwo hinaus, außer gewandert? Nee, ausstrahlen tun die eigentlich nicht. Nicht, okay. Wie bewerten Sie auf einer Schmerzskala die Schmerzen von 1 bis 10, wobei 1 sehr leichten, 10 sehr starken Schmerzen entspricht? Ja, die sind schon heftig, die Schmerzen. Ich würde sagen, so zwischen 6 und 7 sind die bestimmt, ja. 6 und 7. Okay. Wie beschreiben Sie den Schmerzcharakter? Kolikartig oder bohrend oder sichernd? Wie können Sie sagen? Oh, das ist immer schwer, Schmerzen zu beschreiben. Also bohrend ist vielleicht gar nicht so schlecht. Und so kolikartig, ja, so ein bisschen in Wellen kommt es schon und es ist halt immer schlimmer geworden. Die Schmerzen sind immer da. Eigentlich sind die immer da, ja. Und werden immer stärker. Okay, können Sie mir sagen, mit der, die gürtelförmig Schmerzen haben Sie jetzt, oder? Nee, gürtelförmig ist das nicht. Nicht, okay. Nein. Okay. Frau Müller, haben Sie Übelkeit oder Erbrechen? Ja, das habe ich ja gesagt. Ich habe mich einmal übergeben. Und mir ist wirklich schlecht, ja. Wie sieht das Erbrechen aus? Ja, wie das, was ich vorher gegessen habe. Einmal ein bisschen angedaut. Halt so gelblich mit Stückchen und ja, unangenehm halt. Okay. Und aber zum Beispiel jetzt nicht blutig oder irgendwie sowas. Politik, okay. Haben Sie bemerkt, dass sich Ihre Haut, die Farbe der Haut verändert? Ist Augen, mir nicht aufgefallen. Zum Beispiel Augenfarbe oder die andere? Nee, das ist mir nicht aufgefallen. Okay. Okay. Und wie ist Ihr Appetit? Ja, normalerweise ist der gut, aber heute natürlich nicht. Haben Sie in der letzten Zeit Gewichtsveränderung? Ja, leider habe ich nicht abgenommen. Also wäre ja schön, aber nee, habe ich nicht. Okay. Haben Sie Probleme beim Wasserlassen oder Stuhlgang? Nee, eigentlich überhaupt nicht. Nein, da habe ich eigentlich nie Probleme. Verstopfung, Durchfall oder? Nee, habe ich nicht. Nicht, okay. Ja. Frau Müller, ich würde gerne über Ihre Vorgeschichte Krankheiten etwas Frage stellen. Haben Sie etwas chronische Krankheiten, zum Beispiel Bluthochdruck, Blutzuckerkrankheit? Ja, also ich habe tatsächlich eine Schilddrüsenunterfunktion. Schilddrüsenunterfunktion? Ja, genau. Seit Und wann muss haben dann Sie? Halt. Bitte? Seit wann haben Sie? Ja, so seit 11 Jahren sowas in dem Dreh, da hat man das gemerkt. Und ich nehme halt regelmäßig so Thyroxin-Tabletten. L-Thyroxin? Ja. L-Thyroxin. Wie viel Milligramm? Oh, das weiß ich nicht, was da draufsteht. Der Arzt guckt immer, ob die Werte stimmen und dann sagt er mir, was ich nehmen soll. Ein pro Tag. Okay. Noch andere Krankheiten und andere Medikamente nehmen Sie? Ja, wenn ich mal irgendwie Schmerzen habe, so Regelschmerzen oder so, dann nehme ich Pantoprazol ein. Pantoprazol gegen Schmerzen haben Sie gesagt, aber gegen. Ja. Pantoprazol ist für den Magen, ne? Ja, ja. Ja, genau, gegen Magensäure, genau. Ja, also wenn ich Magensäure habe, nehme ich das, wenn ich so das Gefühl habe, dass ich aufstoßen muss, genau. Okay. Haben Sie auch Aufstoßen oder Rotbrennen? Also im Augenblick eigentlich nicht, aber manchmal habe ich das, ja, manchmal sonst habe ich das, ja. Und, ja. Sie haben gesagt, Fieber, aber nicht gemessen. Haben Sie ich habe nicht gemessen, ich fühle mich ja, nur so, fiebrig, so heiß. Ne? Fühlen Sie fiebrig? Und, ja, ich fühle mich fiebrig, ja. Und haben Sie Schüttelfrost oder nee, so schlimm war es nicht. Schüttelfrost habe ich nicht gehabt, aber ich fühle mich heiß und ja, und total schlapp halt. Okay, Frau Müller, sind Sie schon operiert worden? Ja, ich habe tatsächlich vor 5 Jahren eine Gallen-OP gehabt. Vor 5 Jahren? Mhm. Gallenstein. Oder? Also die Gallenblase wurde entfernt, ne? Noch andere Operation, oder? Nee, sonst war nichts. War die Operation komplikationslos, oder? Da war nichts an Besonderheiten. Nee, es war ganz normal. Hm? Frau Müller, haben Sie Allergie? Nee, das nicht, dass ich wüsste. Nee, ist nichts bekannt. Unverträglichkeiten? Auch nicht, ich kann eigentlich alles vertragen. Okay, super. Deswegen wundere ich mich ja, dass es mir jetzt so schlecht geht. Okay, ich würde gerne jetzt über Ihre Lebensgewohnheit etwas Frage stellen. Rauchen Sie, Frau Müller? Nein, ich habe noch nie geraucht, zum Glück. Gott sei Dank, ja. Trinken Sie Alkohol? Ja, hin und wieder trinke ich mal ein Glas Wein, aber also ja, mal am Wochenende, wenn Besuch ist bei einem Fest oder so, aber ich würde das jetzt nicht regelmäßig nennen. Ich denke nicht. Okay. Nehmen Sie bitte die nächste Frage. Also nicht, das ist eine reine Routinefrage. Haben Sie mit Drogen Erfahrung? Mit Drogen? Nee, da habe ich wirklich überhaupt gar keine Erfahrung. Okay. Sind Sie verheiratet? Ich bin verheiratet, ja. Haben Sie Kinder? Ja, ich habe zwei Kinder. Zwei Kinder. Sind die Kinder gesund? Ja, zum Glück sind die gesund. Okay. Und wohnen Sie mit Ihrer Familie? Ja, natürlich, wir wohnen zusammen, ja. Leben Ihre Eltern noch, Frau Müller? Ja, meine Eltern leben beide noch. Mein Vater hatte zwar einen Herzinfarkt, aber hat sich davon ganz gut wieder erholt. Und meine Mutter ist zum Glück gesund. Haben Sie Geschwister? Nein, ich habe keine Geschwister. Und was arbeiten Sie vom Beruf oder was sind Sie vom Beruf? Ja, ich bin halbtags, arbeite ich bei einer Versicherung als Angestellte. Sind Sie in der letzten Zeit im Ausland oder waren Sie im Ausland in der letzten Zeit? Nein, ich bin nur, man kann ja zurzeit gar nicht verreisen. Nee, also ich bin nirgendwo gewesen. Okay. Und sind Sie vollständig geimpft? Ich bin komplett geimpft, ja. Komplett geimpft, okay. Haben Sie Kopfschmerzen, Frau Müller? Ich habe Nee, Rücken. Kopfschmerzen habe ich eigentlich nicht, nö. Okay. Nehmen Sie oder verhüten Sie, nehmen Sie Verhütungsmittel? Gute Frage. Ja, ich habe eine Spirale. Spirale. Okay. Okay. Ja, ich habe gedacht, das könnte es sein, dass sie schon sieht, aber nicht. Ach so, Wie okay. Nee, da dürfte eigentlich nichts passiert sein. ist Ihr Regelbund? Ja, die ist natürlich stark wegen der Spirale und die letzte war irgendwie vor 3 Wochen. Okay. Haben Sie bemerkt, dass Ihre, nein, ja, das heißt, Frau Müller, ihr habt die alle wichtigen Fragen gestellt. Möchten Sie etwas hinzufügen, von denen ich wissen sollte? Puh, ich habe Ihnen so viel erzählt. Ich wüsste jetzt gar nicht, was ich Ihnen noch zusätzlich sagen kann. Ich glaube, Sie haben jetzt schon einen ganz, ganz guten Überblick, so was mit mir ist. Ich frage mich natürlich jetzt so, was kann das sein? Was kann man dagegen tun, ne? Ja, Und natürlich die Frage, muss ich im Krankenhaus bleiben? Frau Müller, Sie müssen bei uns bleiben. Jetzt kann ich nicht so viel sagen vor der Untersuchung, aber wahrscheinlich haben Sie eine auch Bauchspeicheldrüse-Entzündung könnte, aber wie gesagt, vor der Untersuchung kann ich nicht alles sagen. Zuerst werde ich Ihnen körperliche untersuchen, dann werde ich Blut abnehmen, danach sprechen wir darüber nochmal und Okay, na, das ist gut. gegebenenfalls Ultraschall auch. Okay, gut. Guten Abend, Frau Hallo, Gerhard. guten Abend. Mahmut, ich bin Mahmut. Ja, schön, dass Sie da sind. Ja, ich habe nicht verstanden. Nochmal, ich habe, ich werde in 3 Monaten wieder Zweiter Versuch. Ja, vielleicht wurde es noch einmal gestellt, aber ich denke, diese 6 Fragen, ich habe geschickt, Ah, okay. Ja, sieben Fragen fällt Stenke. Nochmal bitte. Sieben Fragen fällt. Erstmal können Sie mir beschreiben, wie die Beschwerden aufgetreten sind. Haben Sie eher langsam oder plötzlich begonnen? Die haben, das muss ich tatsächlich überlegen. Ja, doch, die sind schon plötzlich, die haben plötzlich angefangen und sind aber stärker geworden im Laufe der Zeit. Hatten Sie so etwas früher schon einmal? Nein, hatte ich noch nicht. Wie haben sich die Beschwerden mit der Zeit verändert? Haben Sie sich verbessert oder verschlechtert? Verschlechtert, das habe ich auch gehört. Gibt es bestimmte Auslöser für die Schmerzen? Ich höre nichts. Ich glaube, Okay. es gab eine Verwunderung. Jetzt hören wir uns Ja, Sie. jetzt, also ich konnte jetzt nichts weiter hören. Ja, Jetzt höre ich was, gibt ja. es ja noch einmal gestellt. Haben Sie in letzter Zeit bemerkt, dass Sie Nervosität, Unruhe, Müdigkeit, Konzentrationsschwäche oder Leistungsverlust haben? Das ist mir nicht aufgefallen, nein. Sind Sie deswegen schon bei einem anderen Arzt gewesen Nein, oder nein. Ich war in noch nicht, letzter also Zeit? ich bin direkt Ja. hierher gekommen, weil das so akut war. Und bei Frauen gynäkologische Anamnese Er hat gefragt nach der letzten Regelblutung vor ja, 3 und hat drei nach Wochen. Besonderheiten gefragt und hat gefragt, ob ich verhüte. Und da habe ich behauptet, ich würde die Spirale haben. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Ja, Alle. alles klar. Okay. Ja, könnte sein akut Batzen, aber akut Abdomen, aber ich bin mir nicht sicher jetzt. Ja, Okay. vielleicht. Ja. Hat denn sonst jemand eine Idee? Ja, ich glaube, unser Kollege hat nicht ganz genau hören. Sie haben rechts unten Bauchschmerzen erwähnt, aber ich glaube, er hat nicht das ganz genau hören gehört. Mehmet, hast du Ich jetzt gehört? hab recht nicht gehört, aber du hast Oberbauchschmerzen angefangen, aufgetreten, dann unten rechts Ja. aufgehört. Ja, akut Appendizit, ja, natürlich. Ja. Ja, ich habe nicht bemerkt. Ja, danke, Herr Kollegen. Ja, sehr schön, danke. Akut Gut, Appendizit, aber natürlich, wir ja. werden ja Auf, ja, spätestens bei der körperlichen Untersuchung hätten Sie Ja, es gemerkt. ja. Ja, okay. Ja, sollen wir das Arztgespräch dranhängen? Ja, langsam. Ja, gut, wir können ja auch noch einen kleinen Moment warten. Erstmal sich sortieren. Ich möchte eine Frage stellen. Gerne. Haben Sie Appetitlosigkeit? Jetzt heute ja, aufgrund der Schmerzen, aber normalerweise nicht. Ja, wegen Appetitis gibt es natürlich Appetitlosigkeit. Deswegen habe ich gefragt. Ja. Das hatte ich aber auch vorher tatsächlich erzählt, aber vielleicht waren noch nicht alle da, sind ja einige später gekommen. Also ich habe ja so ein bisschen rumgeklagt und gejammert, dass es mir schlecht geht und habe unter anderem auch gesagt, dass ich eine Nacht nicht geschlafen habe und dass ich überhaupt keinen Appetit habe, weil ich diese Bauchschmerzen habe. Ne? Ja, ich habe nichts gehört. Ja, nee, kann ja gut sein. Was ich tatsächlich, das hat er nicht gefragt und das habe ich auch nicht erzählt, dass sie beim Liegen die Schmerzen schlimmer sind, Oder wenn ich glatt liege. ihre körperliche Behandlung, Haltung, Beugen oder Körperhaltung. Körperhaltung, Ja? Beugen Und oder. wenn ich mich krümme, ne, wenn ich so zusammengekrümmelt liege, also wenn ich mich bücke sozusagen, dann werden die Schmerzen etwas besser. Ja. Das hat er nicht gefragt und habe ich auch nicht erzählt, tatsächlich, ja. So, aber jetzt, oder? Ja, Bist du okay. soweit? Ja, fangen wir. Fangen wir an. Okay, gut. Guten Tag, Frau Oberärztin. Ja, schönen guten Tag. Ich habe heute eine Patientin aufgenommen. Ich würde gerne Ihnen die Patientin vorstellen. Haben Sie Zeit? Ja, gerne. Ja. Die Patientin heißt Irma Müller. Sie ist 37-jährige Patientin. Und sie ist heute wegen gestern Abend nach dem Essen angefangen mit der Bauchschmerzen zu uns gekommen. Mhm. Und sie Schmerzen würden auf einer Schmerzskala bei 6-7 liegen. Die Schmerzen seien, ja, seien mit der Bauch angefangen, dann die Schmerzen in den unten rechten Bauch gewandert. Also die Schmerzen hätten am Mittelbauch angefangen und seien dann in den Unterbauch gewandert, in den rechten Unterbauch gewandert. Rechten ja, okay. Mhm. Und die Schmerzen seien wellenförmig. Sie habe gestern einmal erbrechen. Das sieht gärtlich aus. Sie habe Inappetenz wegen Beschwerden. Und sie fühle sich fiebrig, aber sie habe nicht Fieber gemessen. Mhm. Und sonst an Vorerkrankungen leidet sie seit 11 Jahren Hypothyroidie. Dagegen nehmen sie L-Tyroxin einmal pro Tag. Sie wissen nicht die Dosis des Medikamentes. Deswegen muss sie die Dosis des Medikamentes beim Hausarzt erfragt werden. Manchmal nehmen sie gegen Gastritis oder gegen Magen Gastritis Pantoprazol einmal pro Tag. Und sie sei vor 5 Jahren Cholelithiasis operiert worden. Und sie sei Nichtraucherin. Sie trinke gelegentlich ein Glas Wein am Wochenende oder besonderen Tagen. Mhm. Und sie sei verheiratet, habe 2 Kinder, die beide sind gesund. Sie wohne mit seiner Familie. Sie arbeite, ihre Familie? Ihre Familie, ja, ihre Familie. Sie arbeite Versicherungsangestellte. Als Versicherungsangestellte, ja. Hm. Versicherungsangestellte. Mhm. Seine in der Familienanamnese finden sich an Myokardinfarkt beim Vater und bei Mutter sei gesund. Mhm. Sie ist Einzelkind und die gynäkologische Anamnese sei unauffällig, sie verhüte Spirale und ja, die letzte Regelblutung vor 3 Wochen. Ah ja, okay. Und ja, das alles. Aufgrund der anamnestischen Angaben gehe ich von einer Appendizitis aus. Mhm. Und was sind Ihre nächsten Schritte? Ja, nächster Schritt ist, ich werde den Patienten stationär aufnehmen und körperliche untersuchen. Ich erwarte Druck, Loslassschmerzen, die rechte Seite und auch ich messe die Vitalparameter, besonders Fieber und die andere. Ich habe noch eine Frage zuvor. Gibt es mögliche Differentialdiagnosen? Ja, sie sei schon Gallen Cholezystitis operiert worden oder ja, entfernen. Deswegen habe ich nicht Cholelithiasis oder Cholezystitis gedacht. Aber könnte es sein, akute Appendizitis, Divertikulitis und ja, in Betracht, als Differentialdiagnose käme mm-hmm. auch in Betracht. Ja, am Anfang haben Sie noch ganz was anderes gesagt. Was? Ja, gut, aber ja, Pankreatitis habe ich. Ja, genau. Ja. Gut. Und na gut, gynäkologisch fällt eine Diagnose eigentlich aus. Extra uterin Gravidität, denke ich, aber sie verhütet Spirale. Ja, aber gut, wenn sie mit der Spirale verhütet, kann sie ja tatsächlich eine extra uterin Gravidität haben. Ja, könnte sein, ja. Na? Also müsste man auf alle Fälle auch nochmal gucken. Gut, was machen Sie denn außer der palpatorischen Untersuchung labormäßig? Ja, Labor ist, ich werde Blut abnehmen, besonders entzündliche Parameter, CRP, BSK und auch Aminaslipase und Nierenwerte, auch HEPA-Werte als CALT. Und ja, Blutgruppe, oder wie kann ich sagen, vielleicht in der Operation brauche ich Blut tragen? Oder? Ja, auf alle Fälle sollte man genau, Blutgruppe bestimmen, genau. Also Kreuzblut abnehmen, ne? Kreuzblut. Ah ja, sehr gut. Ja. Ja, also nicht nur Blut untersuchen, sondern auch den Urin. Ja, Urin, ne? Ja, war gerade noch. Ja, sehr schön. Gut, wenn sich das jetzt, also was machen Sie apparativ? Ja, apparativ Ultraschall. Genau. Ich werde Ultraschall heranlassen. Gegebenenfalls Tomographie. Ja, gut. Aber wahrscheinlich ist die Diagnose schon relativ offensichtlich. Ja. In der palpatorischen Untersuchung. Ne? Gut, wenn sich das jetzt bestätigt, dass sie tatsächlich eine Appendizitis hat, was wäre dann das weitere Vorgehen? Ja, wenn ich mich meine Verdachtsdiagnose bestätige, werde ich die Patienten stationär aufnehmen und ich werde die chirurgische Konsil veranlassen. Ja, auch die eins oder zwei groß lumiger venöser Zugang legen. Zugänge, genau, ja. Und kriegt ihr was zu essen? Ja, nein. Oral essen, wie kann ich sagen? Ja, nur intravenös. Zufuhr. Also Nahrungskarenz. Nahrungskarenz, ja. Genau, ja. Und was machen wir mit dem Darm? Im Darm? Entleeren, oder? Ja, entleeren. Das ungemütliche Kapitel, ja, genau. Und was für Möglichkeiten der OP haben wir dann? Ja, laparoskopisch. Heute ist Thema der Wahl, ne? Ja. Also ich weiß nicht, wird heute überhaupt noch normaler Blinddarm anders als laparoskopisch operiert? Wenn es Komplikation hat, zum Beispiel Perforation zum Beispiel. Sonst gar nicht, ne? Ja. Sonst habe ich nicht. Also in unserer Generation, wir sehen alle gleich aus. Wir haben alle den Schnitt am Bauch. Ja. Naja, alles klar. Gut. Dann untersuchen Sie mal die Patientin. Ich bin gespannt, ob sich Ihre Diagnose bestätigt. Und dann stellen Sie die auf alle Fälle bei den Chirurgen vor. Ne? Ja. Gut, sehr schön. Alles klar. Okay. Ja, wunderbar. Gut. Hat noch jemand einen Kommentar dazu? Dr. Gündes hat sein Mikro an. Dankeschön, sehr, sehr gut. Ich denke, alles gut. Alles gut, wunderbar. Ja, Dr. Mehmet, was will er mehr? Danke. Hoffentlich Montag habe ich die gleiche Fall bekommen. Oder bekomme ja, ich weiß nicht, ob meine Serie anhält, ja? Ja. Das war ja nur tatsächlich, ja, bei einigen war es jetzt wirklich eine ganze Reihe, wo es gepasst hat. Aber was auch immer, der Anamnese war wieder sehr schön. Was ich ein bisschen vermisst habe beim Arztgespräch, der guckt mich nicht an, der Kollege. Der guckt immer auf seinen Zettel, ja, und es liegt vielleicht ein bisschen an der Bildschirmsituation, ja, aber tatsächlich das Gegenüber auch mal so ein bisschen ins Auge nehmen und dem Prüfer dann angucken, ne? Damit er merkt, dass du mit ihm redest, ja, gut. Aber die ganzen Vorgehensweisen, jetzt war ja auch relativ klar dann. Aber wann bist du nur durch die Hinweise von den anderen auf den Blinddarm gekommen? Oder hast du vorher schon mal den Verdacht gehabt? Nochmal bitte. Du hast ja Pankreatitis. Pankreatitis, gedacht. Ja. Und eigentlich war es ja ziemlich einfach. Ja, ja, ich habe nicht bemerkt, die rechte Seite, aber ja, mein Kollege. Ja, okay. Hat, ja. Ich habe es aber tatsächlich zweimal erzählt. Ja. Ne? Und ja, wahrscheinlich hast du gedacht, so einfach kann es nicht sein. Ja. Ja. Ja, es kommen auch Feld-, Wald- und Wiesenpatienten in die Klinik. Und das ist die große Masse. Die Exoten sind ja gar nicht so häufig. Ne? Und ja, den Appendix gibt es halt auch immer noch. Ja. Und auch, ihr habt die Frage gestellt, sind die Schmerzen gewandert? Die spezifische Frage normalerweise, aber ich habe nicht bemerkt. Ich habe die ja auch beantwortet. Ja, Sie haben auch zweimal beantwortet. Ich habe zweimal beantwortet, ja. Und ja, gut, okay. Ja. Hast du selber deinen Blinddarm noch? Hast du selber deinen Blinddarm noch? Nein. Ist auch schon operiert? Nein, ich habe noch nicht operiert. Ja, bei mir ist alles operiert, was man operieren kann in dieser Hinsicht. Als Kind, Mandeln raus, Blinddarm raus, alles gemacht. Und damals hat man aber, glaube ich, auch noch sehr, sehr großzügig operiert. Die Indikationen wurden längst nicht so vorsichtig gestellt wie heute. Heute sichern sich alle erstmal ab. Ja. Gut, ja, ich glaube, du kannst sehr getrost am Montag in die Prüfung gehen.